Computer, MP3-Player, Handys, ja selbst Klimaanlagen werden heutzutage mit immer mehr Funktionen vollgepackt und dadurch natürlich auch immer komplizierter bedienbar. Dass das nicht so weitergehen kann, das ist nicht nur uns Benutzern inzwischen klar, sondern das wird auch immer mehr den Entwicklern und Herstellern von Geräten und Systemen klar. Und so macht man sich in Entwicklerlabors und bei Wissenschaftsinstitutionen zunehmend Gedanken darüber, wie man solche Systeme wie einen MP3-Player oder ein Handy zukünftig so einfach bedienbar machen kann, dass wir alle auch gerne damit umgehen können. Und ein interessantes Projekt, das ist am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz im Moment in der Entwicklung. Und am Stand des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, kurz DFKI, hier in der Forschungshalle 9 auf der CeBIT in Hannover, habe ich mich mit Alexander Pfalzgraf verabredet und er will mir das System Babel Tunes vorstellen. Gut, das System schaltet sich ein und man sieht zunächst alle Alben, die man in seiner Mediathek verfügbar hat und kann dann eben per Sprache auch über diese Alben browsen. Also zum Beispiel, zeige alle Rockalben. 12 Rockalben. Jetzt sieht man hier eine Liste im Prinzip aller gespeicherten, also auf dem iPod gespeicherten Alben. Also aller Rockalben in diesem Fall, die ich gerade adressiert habe. Man sieht jetzt auch auf der grafischen Oberfläche, dass das Genre Rock ausgewählt ist und eben alle Alben, die dazugehören. Wie macht das System das? Woher weiß es denn, was jetzt Rockalbum ist und was nicht? Ja, das System nutzt die Metainformationen, die in den ID3-Tags der MP3s gespeichert sind. Die werden bei der Vorverarbeitung ausgelesen und daraus werden komplette semantische Informationen erstellt, mit denen das System umgehen kann. Das sind die Informationen, die man zum Beispiel auch am PC-Bildschirm angezeigt bekommt, die vorher aber jemand, ein Mensch, eingegeben hat. Ganz genau. Also wenn man bei iTunes beispielsweise einen Song kauft, dann ist der ID3 getaggt. Das heißt, man weiß, von welchem Künstler der Song ist, aus welchem Genre der ist und so weiter. Ich kann sagen, spiele Elephant. Elephant von The White Stripes wird abgespielt. Das war jetzt in diesem Fall gerade ein Albumtitel, den ich genannt habe. Das System hat das direkt erkannt und spielt jetzt das Album von vorne bis hinten erstmal durch. Spiele den vierten Song. I just don't know what to do, W wird abgespielt. Warum spricht die Dame so schlecht Englisch? Sie spricht an sich, ist es eine deutsche Sprachsynthese, eine professionelle deutsche Sprachsynthese. Das ist mit gewissem Aufwand verbunden, einer deutschen Sprachsynthese erstmal die englische Sprache beizubringen. Das ist eben nur begrenzt möglich, da die deutsche Synthese auch nur die deutschen Laute kennt. Also ein TH ist im Deutschen einfach nicht als Laut verfügbar und muss man dann eben anders umschreiben, zum Beispiel als S oder The, also das ist schwer möglich. Warum benutzen Sie keine englische Sprachausgabe? Ja, das System ist eigentlich auf deutsche Benutzer ausgelegt, also die normalen Systemäußerungen sind auf Deutsch. Man könnte sich überlegen, die Sprachausgabe dann für einen Song zum Beispiel zu wechseln. Damit hat man in der Vergangenheit aber sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da es für die Benutzer seltsam ist, wenn plötzlich die Stimmcharakteristik wechselt. Eine weitere Neuigkeit, die wir in diesem System haben, ist zum Beispiel das Suchen direkt im Internet. Also die Heimmediathek wird erweitert über das Wissen im Internet. Ich kann zum Beispiel sagen, zeige mir ähnliche Künstler zu Clueso. Es wurden 10 verwandte Künstler gefunden. In diesem Fall wird jetzt auf der grafischen Oberfläche dargestellt, dass jetzt eine Internetsuche stattfindet. Und jetzt werden im Internet bestimmte Webservices, die offen verfügbar sind, angesprochen, um zu dem Künstler Clueso eben ähnliche Künstler zu suchen. Dabei wird von diesen Webservices der Community-Gedanke genutzt. Die Webservices basieren darauf, dass Leute sagen, was sind denn die ähnlichen Künstler zu Clueso? Erstelle eine neue Playliste. Playliste 3 wurde erstellt. Füge das Lied One Way von The Verve hinzu. Mantel zu Playliste 3 hinzugefügt. Spiele diese Playliste. Playliste 3 wird abgespielt. So kann ich sukzessive die Playliste per Sprache füllen. Ich muss sie nicht immer wieder neu adressieren. Das System weiß über sein Gedächtnis, von welcher Playliste ich gesprochen habe und kann diese Playliste dann weiterhin füllen. Am Ende kann ich sie dann abspielen. Eben die normalen Operationen, die ich vom iTunes kenne, sind eben auch über die Sprache möglich. Sie haben hier so eine Maus in der Hand, auf die Sie drücken, bevor Sie was sagen. Warum tun Sie das? Das Drücken löst das sogenannte Push-to-Activate aus. Das Problem ist, das Mikrofon ständig offen zu lassen für das System würde bedeuten, man hat viele Fehlerkennungen, weil einfach ganz viel sogenannter Off-Talk